egal. Wenn man deine Quizshow sendet, ist die Fernsehzeit verschwendet. Ja, so einfach seh ich es. Deine teuren roten Wangen würde ich gerne eine langen, denn sonst wüsste ich mit dir einfach nichts anzufangen. Schief singt, das rührt mich total. Das fand ich so herrlich. Tja, Linda, und eine Frau, die so schief aussieht wie du, die geht mir voll auf den Sack. Tut mir leid. Schon gut, Linda. Unter welcher Kategorie Frau würdest du dich denn einordnen? Sag mal. Dumme Blondchen. Und was müsste ein Mann drauf haben, damit er zu dir passt? Wenn er Rauch in mein eines Ohr bläst, er zum anderen wieder rauskommt. Wirst du mit mir unter die Haube? Ah, nö, Linda, ich bin zwar Raucher, aber... Hände an die Knöpfe. Diese doofe Traumhochzeit, ich bin so nervös, es macht mir keinen Spaß mehr.